Gedicht 26 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mit Traumgestalten hab ich einst gelebt, anstatt mit Menschen. Liebliche Gefährten fand ich an ihnen. Süßere Musik dacht niemals ich zu hören als ihr Spiel. Bald aber lag auf ihren Purpurschleppen der Staub der Welt, stumm wurden ihre Lauten, und ich, wie ihre Augen mir entschwanden, ward selber blind und schwach. Da kamest du, um das zu sein, Geliebter, was sie schienen, ihr Glanz und Singen, ihre Strahlenstirnen flossen in dich, dasselbe und doch besser, wie Flusswasser geweiht wird in dem Taufstein, und aus dir haben sie nun meine Seele mit der Erfüllung jeglichen Bedürfens ganz überwältigt. Denn die Gaben Gottes beschämen noch des Menschen besten Traum. Ende von Gedicht 26.